اسم من شکیلا رحیم است. من به تاریخ 25/13/61 در کابل پایتخت افغانستان تولد شدم. Ich heiße Shakila Rahim und bin am 20.05.1961 in Kabul geboren. Das liegt in Afghanistan. من به زبان آلمانی، انگلیسی، دری، لسان مادری هم حرف میزنم و مخصوصا از کلتور افغانی، پخت و پز افغانی را دوست دارم. Ich spreche Deutsch, Englisch, Russisch, Dari, besonders Afghanisch. In meinem Leben ist das afghanisches Kochen. Mein Gedicht über Heimat. In khana qashang ast vali khana e man nist, man khana badosham. In khak firebast vali khak e vatan nist, dar an bache kosham. Hamsaya zaban e man sargashta nadanad, من با کی بجوشم؟ هر در که زنم طالب خود باز گشایم، پرسند که تو اهل کجایی؟ من با کی نشینم؟ من با کی بجوشم؟ در ساغر دل باده غم با کی بنوشم؟ ای کاش وطن زود از این غم بدر آید، این شام سحر گردد و این غصه سرآید، تا من به صد امید بگیرم ره خانه. دست از همه دارایی این خاک بشویم، چشم از همه زیبایی این خطه بپوشم. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک فریباست ولی خاک وطن نیست، من خانه بدوشم. Diese Gedichte entspricht einer sehr traurigen Zeit, wo ich die Heimat verlassen habe und dann müsste ich auf mein Hab und Gut verzichten. Also die Bedeutung von der Gedichte ist folgendes. Dieses Haus ist eigentlich sehr schön, aber ist nicht mein Haus, ja? Diese Erde ist auch heilig und schön, aber ist nicht die Erde meiner Heimat. Und ich habe das Gefühl, dass ich heimatlos bin, obdachlos bin. Jede Tür, an die ich klingele, wird gleich die Frage gestellt, woher ich komme. Ich weiß nicht, mit wem ich mich zusammensetzen soll. Wenn mein Herz jetzt ein Glas Wein wäre und mit dem Wein von Traurigkeit gefüllt wäre, ich weiß einfach nicht, mit wem dass ich es anstoßen würde, weil ich in der Heimat sehr viel durchgemacht habe und eine sehr traurige Zeit erlebt habe, seit ich die Heimat verlassen habe. Ich hoffe sehr, dass die Heimat von dieser Tragödie schnellstmöglich herauskommt und diese Dunkelheit zu Helligkeit wird. Im Klartext heißt es, dass diese Trauer irgendwann ein Ende findet und man eine Hoffnung wieder bekommt, wieder die Heimat, nach Heimat zurückzukehren. Europa ist sehr schön. Also man hat ja alles. Aber ich habe richtig Heimweh. Und sollte es so kommen, dass die Heimat zur Ruhe kommt und ich irgendwann wieder zurückkehren dürfte, ich bin gerne bereit, die Augen von den ganzen Schönheiten dieses Landes einfach zumachen und die Hände von dem Hab und Gut des Landes einfach wasche. Das bedeutet, dass ich auf das Ganze, was ich hier habe, verzichten kann. Und jetzt wiederholt es sich nochmal, dass es hier, dass diese Erde wirklich sehr schön ist und heilig ist, aber nicht Erde meiner Heimat. Und das Haus ist auch sehr schön, aber es ist nicht mein Haus. Ich fühle mich eigentlich heimatlos und obdachlos. Afronia, Afronia, Yori Kone, Yori Kone. Zachmi Shoda, Jesme, Vatan, Rezedo, Hamkori Kone. Katra, Katra, Me, Chakat, Ho. Nezolala spaikarat Bochokuchuna zulme gaira Ludagashta paikarat Afronia, Afronia Yari kunet, yari kunet زخمی شده جسم وطن باید فداکاری کنه افغانیا نه افغانیا افغانن افغانیت یاری ایر زود سوزم کم Und er sollte helfen. Der Körper der Heimat ist verletzt. Und er sollte alle hochkommen und die Heimat unterstützen. Was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, die Heimat ist so einer Lage, dass von seiner Körper tropfweise Blut abtropft. Das heißt, von dem Körper der Heimat. Und die Heimat ist insgesamt, oder der Körper von der Heimat ist insgesamt mit Blut und Erde schmutzig geworden. Von Grausamkeit der Fremden. Und wir können die Heimat nur so retten, dass wir alle hochkommen, einander die Hand geben und die Heimat retten. Mein Vorname ist Suhan, mein Nachname ist Shema. Ich bin am 22. Dezember 1997 geboren. Und das ist der Brief. Ich gehe zur Schule, ich habe viele Freunde. Ich spreche Deutsch, bisschen Englisch. Ich will gerne meine Heimat besuchen, Afghanistan. Wa kabul don, salam, Afghanistan, salam, Adi Awada, Adi Sargardon, Adi Tanhoi, Adi Zendon, wa kabul don, salam, Afghanistan, salam. Das ist die Übersetzung von dem Lied, was meine Tochter eben gerade gesungen hat. für das teuerste Kabul sende ich viele Grüße aus Deutschland. Aus dieser Fassungslosigkeit, aus dieser Einsamkeit, aus dieser Durcheinanderheit und aus diesem goldenen Knast schicke ich dir tausende Grüße, das teuerste Kabul. Cha cha cha ye avoni, dachso eku estoni, mirachsan chuburuyon, dariyal yome javoni. Hey, la la la la la la la la la la la. Hey, la la la la la la la la la la la la. Do chashmone si yochumoro dori, cha cha cha, sunidam. Vorakki von Korodori, cha cha cha. Faromusha makun ainu redida, cha cha cha. Agachando shokor visiorodori, cha cha cha. Hey, chaye avoni, rektore kuestoni. Mirachsan kuburuyon, darayome javoni. Hey, la la la la la la la la la la la la. Hey. La la la la lo la lo la la la la lo he do chashmon cha cha cha ye avoni rakso eku estoni mirachsan chuburuyon dar yal yom cha cha cha aus Afghanistan und afghanische Tänze auf den Bergen, da tanzen die hübsche Frauen in ihrer Jungheiten, die junge Frauen tanzen da. Und dann schon wieder afghanische Cha-Cha-Cha und afghanische Tanzen auf den Bergen. Du afghanische Frau, du hast hübsche Augen. Ich habe gehört, dass du mit den Fremden irgendwo zu tun hast. Du sollst mich trotzdem nicht vergessen. Obwohl du viele Menschen hast, die in dir verliebt sind, in dich verliebt sind. Afghanische Cha-Cha-Cha, die hübsche Frauen auf Afghanistan, die auf den Bergen tanzen. Und dann la la la. کابل جان بریم زیارت سخی و شای مردان بریم اینجا چی کنیم بیا که کابل جان بریم زیارت سخی و شای مردان کابل جان بریم زیارت سخی و شای مردان بریم اینجا چی کنیم بیا که کابل جان بریم زیارت سخی و شای مردان بریم